mit dir. Dabei sehnst du dich so sehr danach. Du träumst deine Träume mit dir ganz allein und du fühlst dich von allen ausgelacht. So wie ich dich sehe, dann würdest du nie wieder traurig sein. Du bist anders als andere, sonst hätte ich mich nie Hals über Kopf verliebt in dich. Nur dein Lächeln genügte und über Kopf verliebt in dich. Du schaust oft verloren, doch wenn du dann lachst, ja, dann geht für mich die Sonne auf. Du lässt andere reden und bleibst selbst oft stumm. Doch wenn du was sagst, dann meinst du's auch. Du bist anders als andere, sonst hätte ich mich nie Hals über Kopf verliebt in dich. Nur dein Lächeln genügte und da hab ich mich Hals über Kopf verliebt in dich. Und könntest du dich sehen, so wie ich dich sehe, dann würdest du nie wieder traurig sein. Du bist anders als die anderen. Ja, sonst hätte ich mich nie Hals über Kopf verliebt in dich. Nur dein Lächeln genügte und da hab ich mich Hals über Kopf verliebt.